Abschnitt 13. Aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel, Teil 1. Von seiner Ehrwürden Decimus Brock an Ozias Midwinter. Donnerstag. Mein lieber Midwinter, ich kann Ihnen nicht mit Worten sagen, welche Erleichterung mir Ihr heute Morgen empfangener Brief gewährt und wie wahrhaft glücklich ich bin, dass es sich somit herausstellt, wie ich Unrecht gehabt habe. Die Vorsichtsmaßregeln, die Sie für den Fall getroffen haben, dass das Frauenzimmer sich noch jetzt nach Thorpe Ambrose wagen sollte, scheinen mir allem zu entsprechen, was man nur verlangen kann. Ohne Zweifel werden Sie durch einen oder den anderen vom Büropersonal des Rechtsanwalts, die Sie ersucht haben, Sie von jeder fremden Erscheinung im Orte in Kenntnis zu setzen, von ihr hören. Ich bin über diesen Beweis, dass ich mich in unserer Sache auf Sie verlassen darf, umso mehr erfreut, als ich Ellens Angelegenheiten wahrscheinlich länger als vorauszusehen war, in Ihren Händen zu lassen, genötigt sein werde. Leider werde ich meinen Besuch in Thorpe Ambrose noch auf 2 Monate verschieben müssen. Der einzige meiner Kollegen, der mich in meinem Amte zu vertreten imstande ist, kann es vor Ablauf der erwähnten Zeit nicht ermöglichen, seine Familie nach Somersetshire zu bringen. Es bleibt mir deshalb nichts anderes übrig, als meine Geschäfte hier zu beenden und noch vor nächsten Sonnabend auf meine Farre heimzukehren. Sollte sich irgendetwas ereignen, so werden Sie mich natürlich unverzüglich davon benachrichtigen, und ich muss dann, welche Inkonvenienzen damit auch verbunden sein mögen, sofort nach Thorpe Ambrose aufbrechen. Sollte dagegen alles glatter verlaufen, als meine ewige Angst mich glauben lassen will, so darf mich Alan, an den ich geschrieben habe, nicht früher als heute über 8 Wochen erwarten. Unsere Bemühungen, die auf dem Bahnhofe verlorene Spur wiederzufinden, sind bis jetzt ohne Erfolg geblieben. Ich will indessen meinen Brief bis zur Postzeit noch nicht schließen, für den Fall, dass die nächsten paar Stunden noch etwas Neues bringen. Stets treulich der Ihre, Decimus Brock. P.S. Ich habe soeben von den Advokaten gehört, sie haben den Namen entdeckt, unter dem das Frauenzimmer in London lebte. Gibt diese Entdeckung, keine sehr wichtige, wie ich fürchte, Ihnen irgend neue Mittel und Wege an die Hand, so bitte ich Sie, augenblicklich danach zu handeln. Der Name ist Miss Gwilt. Von Miss Gwilt an Mrs. Oldershaw. Parkhäuschen Thorpe Ambrose, Sonnabend, den 28. Juni. Wenn du mir versprechen willst, dich nicht zu ängstigen, Mama Oldershaw, so will ich diesen Brief in einer sehr seltsamen Weise beginnen, indem ich nämlich eine Seite aus einem Briefe kopiere, den eine andere Person geschrieben hat. Du hast ein vortreffliches Gedächtnis und vielleicht nicht vergessen, dass ich am vorigen Montag, nachdem man mich als Gouvernante engagiert hatte, einen Brief von Major Milroys Mutter erhielt. Derselbe war datiert und unterschrieben, und die erste Seite lautete folgendermaßen: Den 23. Juni 1851. Liebes Fräulein, bitte entschuldigen Sie mich, wenn ich Sie vor Ihrer Abreise nach Thorpe Ambrose noch mit einem Worte über die im Hause meines Sohnes herrschenden Gewohnheiten behellige. Als ich heute um 2 Uhr das Vergnügen hatte, Sie in Kingstown Crescent zu sehen, hatte ich in einem entfernten Teile der Stadt um 3 Uhr ein anderes Geschäft, und in der Eile entfielen mir ein paar Dinge, die ich, wie mich dünkt, Ihrer Beachtung anempfehlen muss. Der übrige Inhalt des Briefes ist von gar keiner Bedeutung, aber die Zeilen, die ich hier abgeschrieben, sind aller Aufmerksamkeit wert, die du ihnen nur schenken kannst. Sie haben mich vor Entdeckung geschützt, ehe ich noch eine Woche in Major Milroys Diensten gewesen bin, meine Teure. Die Sache trug sich gestern Abend zu und begann und endete folgendermaßen: Es befindet sich hier ein Herr, über den ich weiterhin noch einiges zu sagen haben werde, der ein vertrauter Freund des jungen Armadale ist und den seltsamen Namen Midwinter trägt. Gestern gelang es ihm, mich im Park allein zu sprechen. So wie er die Lippen auftat, ward ich gewahr, dass man in London meinen Namen ausspioniert hat, ohne Zweifel durch den Somersetshire Pfarrer, und dass Mr. Midwinter dazu ersehen war, und zwar offenbar von demselben Herrn, die aus Brompton verschwundene Miss Gwilt mit der in Thorpe Ambrose erschienenen zu identifizieren. Irre ich nicht, so hast du diese Gefahr vorausgesehen, aber du hast kaum annehmen können, dass die Bloßstellung mich schon so bald bedrohen werde. Ich erspare dir die Einzelheiten unserer Unterredung, um zum Schlusse zu kommen. Mr. Midwinter trug die Sache sehr zart vor. Zu meinem großen Erstaunen sprach er seine Überzeugung aus, dass ich nicht die Miss Wood sei, die sein Freund suche, und er frage mich nur, mit Rücksicht auf die Befürchtungen eines Mannes, dessen Wünsche er in Ehren zu halten verpflichtet sei, ob ich ihm nicht behülflich sein wolle, diese Besorgnisse, soweit die Sache mich persönlich betreffe, gänzlich zu beschwichtigen, indem ich ihm eine einfache Frage beantworte, die er kein anderes Recht an mich zu richten habe als dasjenige, welches meine Nachsicht ihm einräumen werde. Die verschwundene Miss Gwilt habe man am vorigen Montag um 2 Uhr nachmittags auf dem Perron der Nordwestbahn in Euston Square aus den Augen verloren. Wolle ich ihn zu sagen ermächtigen, dass die Miss Gwilt, welche jetzt bei Major Milroy Gouvernante sei, an jenem Tage und zu jener Stunde gar nicht nach dem erwähnten Bahnhof gekommen sei. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass ich die schöne Gelegenheit, die er mir geboten, allen ferneren Verdacht zu entwaffnen, mit Freuden ergriff. Auf der Stelle nahm ich einen hohen Ton an und schlug ihn mit dem Briefe der alten Dame. Er weigerte sich höflich, ihn einzusehen, allein ich bestand darauf. »Ich mag nicht fälschlicherweise für ein Frauenzimmer gehalten werden«, sagte ich, »das vielleicht einen schlechten Ruf hat, bloß weil sie denselben Namen trägt oder angenommen hat, welcher auch der meinige ist. Ich bestehe darauf, dass sie zu meiner Genugtuung, wenn nicht zu der ihrigen, den ersten Teil dieses Briefes lesen.« Er musste nachgeben, und da hatte er das Zeugnis in der Handschrift der alten Dame selbst, dass sie und ich vergangenen Montag um 2 Uhr in Kingstown Crescent zusammen waren, der, wie ihm jedes Adressbuch dartun wird, in Bayswater liegt. Natürlich hätte ich ihn, wenn ich den Brief nicht aufbewahrt, mit demselben Erfolge an dich oder die Mutter des Majors verweisen können. So aber ist der Zweck Sonderverzug und Mühe erreicht worden. Es ist bewiesen, dass ich nicht ich war, und eine der Gefahren, die mich in Thorpe Ambrose bedrohten, ist von diesem Augenblicke an aus dem Wege geräumt. Das Gesicht eines Stubenmädchens mag nicht sonderlich hübsch sein, aber es lässt sich nicht leugnen, dass es uns vortreffliche Dienste geleistet hat. So viel über die Vergangenheit, jetzt zur Zukunft. Du sollst hören, wie ich mit den Leuten hier verkomme, und selber beurteilen, welche Aussichten ich habe, Herrin von Thorpe Ambrose zu werden. Lass mich mit dem jungen Armadale anfangen, denn das heißt mit guten Nachrichten beginnen. Ich habe bereits den rechten Eindruck auf ihn gemacht, und der Himmel weiß, dass ich darauf, stolz zu sein, keine besondere Ursache habe. Jedes leidlich hübsche Frauenzimmer, das ich die Mühe nehme, könnte ihn verliebt in sie machen. Er ist ein schwindelköpfiger junger Narr, einer jener muntern, frischen, blonden, gutmütigen Männer, gegen die ich einen besonderen Abscheu hege. Am Tage meiner Ankunft war ich eine ganze Stunde mit ihm im Boote allein, und ich kann dir sagen, dass ich von jenem Tage an bis heute meine Zeit gut benutzt habe. Die einzige Schwierigkeit ihm gegenüber liegt darin, dass es mir schwerfällt, meine eigenen Gefühle zu verbergen, namentlich wenn er meine Abneigung gegen ihn zu förmlichen Hasse steigerte, indem er mich zuweilen an seine Mutter erinnert. Ich habe wirklich nie einen Menschen gesehen, den ich so schlecht behandeln könnte, wenn sich mir die Gelegenheit dazu böte. Kommt nichts dazwischen, so wird er mir diese Gelegenheit früher geben, als wir denken. Soeben bin ich von einer Gesellschaft im Herrenhause zurückgekehrt, dem Festmahle, das am Zinstage stattfindet und die Aufmerksamkeiten des Squire gegen mich und mein bescheidenes Widerstreben, sie anzunehmen, haben bereits allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Sodann kommt meine Schülerin Miss Milroy. Auch sie ist rosig und albern und mehr noch ungeschickt und plump und sommersprossig und verdrießlich und schlecht gekleidet. Sie brauche ich nicht zu fürchten, obschon sie mich hasst wie die Pest, was mir ein großer Trost ist, denn dadurch bin ich während der Zeit, wo ich sie nicht unterrichte oder nicht mit ihr spazieren gehe, von ihrer Gesellschaft befreit. Es ist sehr leicht zu bemerken, dass sie ihr Zusammensein mit dem jungen Armadale, beiläufig ein Umstand, den wir nicht in Rechnung brachten, wohl benutzt hat und so dumm gewesen ist, ihn sich durch die Finger schlüpfen zu lassen. Wenn ich dir sage, dass sie um des Anscheines willen ihren Vater und mich bei den kleinen Besuchen in Thorpe Ambrose begleiten und die Bewunderung des jungen Armadale für mich mit ansehen muss, so wirst du ungefähr ermessen können, wie hoch ich in ihrer Gunst stehe. Sie würde mich ganz unerträglich ärgern, sähe ich nicht, dass ich sie reize, wenn ich meine Ruhe bewahre, und darum bewahre ich diese natürlich. Wenn ich wirklich einmal in Wut gerate, so wird dies in den Lektionen geschehen, und zwar in den Musikstunden. Nicht mit Worten kann ich schildern, wie tief ich für ihr armes Klavier fühle. Der Hälfte der klavierspielenden Mädchen in England sollten im Interesse der Gesellschaft die Finger abgehackt werden, und ginge es nach meinem Willen, Miss Milroys Finger kämen zuerst daran. Was den Major betrifft, so kann ich in seiner Achtung kaum höher steigen, als ich bereits darin stehe. Ich bin stets bei der Hand, sein Frühstück zu bereiten, und seine Tochter ist dies nicht. Ich kann immer seine Sachen finden, die er verliert, und seine Tochter kann es nicht. Ich gähne nie, wenn er uns seine langweiligen Erzählungen auftischt, und seine Tochter tut es. Ich habe den armen, harmlosen, lieben alten Herrn gern, deshalb will ich kein Wort weiter über ihn sagen. Nun, da haben wir doch sicherlich eine schöne Aussicht für die Zukunft. Meine gute Oldershaw, es gab noch nie eine schöne Aussicht, worin nicht ein hässlicher Fleck gewesen wäre. Meine Aussicht hat zwei hässliche Flecke. Der eine heißt Mrs. Milroy, der andere Mr. Midwinter. Mit Mrs. Milroy angefangen. Was tat sie wohl am Tage meiner Ankunft, ehe ich noch kaum 5 Minuten im Hause gewesen? Sie ließ mir sagen, dass sie mich zu sehen wünsche. Diese Botschaft überraschte mich ein wenig, nachdem ich von der alten Dame in London gehört, dass ihre Schwiegertochter zu leidend sei, um irgendjemanden zu empfangen. Doch blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als der Aufforderung Folge zu leisten und mich in das Krankenzimmer hinaufzubegeben. Ich fand sie durch ein unheilbares Rückenleiden ans Bett gefesselt und von einem wahrhaft schauerlichen Anblick, doch im Besitz all ihrer Geistesfähigkeiten, und sie ist, wenn ich mich nicht sehr täusche, ein so falsches Weib von so abscheulichem Charakter, wie dir in all deinen langen Erfahrungen nur je eines vorgekommen ist. Ihre ausgesuchte Höflichkeit und die Schlauheit, mit der sie ihr eigenes Gesicht im Schatten der Bettvorhänge hielt, während es ihr gelang, auf das meinige ein helles Licht fallen zu lassen, bewogen mich, so wie ich ins Zimmer trat, auf meiner Hut zu sein. Wir waren eine halbe Stunde zusammen, ohne dass ich in eine einzige der kleinen Fallen ging, welche sie so geschickt für mich zu legen wusste. Das einzige Rätselhafte in ihrem Benehmen, das ich zurzeit nicht zu durchschauen vermag, war der Umstand, dass sie mich fortwährend bat, ihr bald dies, bald jenes Dinge, die sie offenbar gar nicht brauchte, aus verschiedenen Teilen des Zimmers zu holen. Seitdem haben mich die Ereignisse hierüber aufgeklärt. Meine Argwohn ward zuerst durch ein Geschwätz der Mädchen erweckt, das ich zufällig mit anhörte, und das Benehmen von Mrs. Milroys Wärterin hat mich in meiner Meinung bestärkt. In den seltenen Fällen, wo ich zufällig mit dem Major allein geblieben, hat sich die Wärterin ebenfalls zufällig etwas bei ihrem Herrn zu tun gemacht und jedes Mal vergessen, ihr Erscheinen durch Anklopfen an die Tür zu melden. Begreifst du jetzt, warum Mrs. Milroy mich zu sich beschied, so wie ich im Hause angelangt war, und was sie damit bezweckte, indem sie mich im Zimmer hin und her schickte? Kaum durfte sich noch ein anziehendes Licht für mein Gesicht und meine Gestalt finden, indem jenes Weibes eifersüchtiges Auge sie nicht bereits studiert hätte. Ich weiß nun recht wohl, warum Vater und Tochter überrascht waren und einander ansahen, als ich ihnen vorgestellt ward, oder warum die Mädchen mich mit boshafter Hoffnung im Blicke anstieren, wenn ich schelle und sie um dies oder jenes ersuche. Zwischen uns beiden, Mutter Oldershaw, ist's unnütz, die Wahrheit zu verbergen. Als ich in jenes Krankenzimmer hinaufging, marschierte ich mit verbundenen Augen geradezu in den Rachen eines eifersüchtigen Weibes. Kann mich Mrs. Milroy aus dem Hause schaffen, so wird sie es tun. Und sie hat in ihrem Bettgefängnisse vom Morgen bis in den Abend sich mit nichts anderem zu beschäftigen, als die Mittel und Wege dazu auszudenken. In dieser üblen Lage wird mein eigenes vorsichtiges Benehmen von der vollkommenen Unempfindlichkeit des lieben alten Majors vortrefflich unterstützt. Die Eifersucht seiner Frau ist ein so unerhörter Wahnsinn, wie es außerhalb eines Tollhauses je einen gegeben. Es ist die Frucht ihres abscheulichen Temperaments, welches ein unheilbares Leiden noch verschlimmert. Der arme Mann denkt an nichts als an seine mechanischen Bestrebungen, und ich glaube nicht, dass er bis zu diesem Augenblicke weiß, ob ich schön bin oder nicht. Bei solcher Sachlage darf ich hoffen, auf eine Zeit lang wenigstens den plötzlichen Störungen von Seiten der Wärterin und den Anschlägen ihrer Herrin die Spitze bieten zu können. Aber du weißt, was ein eifersüchtiges Weib ist, und ich denke, ich weiß, was Mrs. Milroy ist, und ich bekenne, dass ich an dem Tage freier atmen werde, wo der junge Armadil seine albernen Lippen zu passenden Worten auftut und den Major nötigt, durch die Zeitungen eine neue Erzieherin zu suchen. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 23. Oktober 2023.